Andacht vom 3.8.2021 Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Urteile nicht. Was mich jetzt sehr berührt hat, steht in Johannes 7. Ich liebe das Johannesevangelium, wie ihr wisst. Jesus liebte die Menschen, aber mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte er immer wieder Auseinandersetzungen. In Johannes 7,24 lesen wir: Richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet mit gerechtem Urteil. Ist das nicht interessant? Wir sollen nicht urteilen nach dem, wie etwas aussieht, sondern gerecht. Wie aber kann etwas, was doch klar ist, nicht gerecht sein? Es kann sehr wohl ungerecht sein. In diesem Zusammenhang hat mich als Jugendlicher Jesaja 11 sehr berührt. Jesaja spricht hier von Jesus, Vers 3 und 4. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Jesus urteilt nicht nach dem, was seine Augen sehen oder was seine Ohren hören. Wie urteilen wir? Nach unseren Augen, was wir denken, nach unseren Ohren, was wir hören? Jesus sagt das nicht. Warte einen Moment. Ich sehe oder höre etwas und es kann völlig falsch sein? Ja. Schaut, Jesus kommt und sagt, ich urteile nicht nach dem, was ich hier sehe. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mir Debbie letzte Woche erzählte. Ein Ehepaar zieht in ein neues Haus. Am ersten Morgen sitzen sie auf ihrer Couch und sehen die Nachbarin im Garten. Sie hängt die Wäsche auf. Die Frau auf der Couch urteilt. Schau, sie kann nicht mal Wäsche waschen. Die Wäsche hat ja noch Flecken. Wie kann sie nicht mal wissen, wie man Wäsche wäscht? Ich werde mit ihr reden. Der Mann sagt nichts. Das geht so über einige Wochen. Die Nachbarin hängt immer dreckige Wäsche auf. Eines Morgens sitzen sie da wieder auf der Couch. Die Nachbarin hängt Wäsche auf. Die Wäsche ist sauber. Die Frau sagt, endlich hat sie gelernt, Wäsche zu waschen. Da sagt der Mann, Liebling, letzte Nacht, als du schliefst, putzte ich das Fenster. Unser Herz ist wie ein Fenster, das Fenster unseres Lebens. Du schaust mit deinen natürlichen Augen, aber du fühlst und reagierst mit dem Herzen. Du denkst also, dass du richtig siehst, aber das ist nicht wahr. Deshalb gibt es so viele falsche Urteile, denn das Fenster deines Herzens ist dreckig. Deshalb sagt Jesus, ich werde nicht urteilen nach dem, was ich sehe oder denke. Oftmals habe ich falsch geurteilt nach dem, was ich sah, und dann musste ich Buße tun vor Gott. Das Wunderbare an Jesus ist, er ist nicht genervt durch deine Reaktionen. Er schaut auf dein Herz. Deshalb sagt die Bibel, urteilt nicht vor der Zeit. Vor der Zeit ist, bevor Jesus zurückkommt, denn er wird Gericht halten. Die Bibel sagt uns, warum wir nicht urteilen sollen, weil Jesus, wenn er zurückkommt, aufgrund unserer Motivationen und Herzensüberzeugungen urteilen wird. Es gibt einige Momente in meinem Leben, wo ich aus falschen Überzeugungen heraus geurteilt habe. Und ich bin so froh, dass Jesus mich nicht verurteilt hat deswegen. Jesus schaut, was in uns vorgeht. Er ist interessiert an unseren Herzen. Nur über das Äußere zu urteilen, ist Religion. Schaut, wie viele Menschen verletzt wurden durch religiöse Urteile. Er ist eine schlechte Person, schaut, was er tut. Und so weiter. Mir wurde klar, wenn ich durch das gegangen wäre, was diese Person durchlebt hat, hätte ich schlimmer gehandelt. Ich hatte mal Kontakt zu einem Mann Gottes. Er fiel in eine wirklich schlimme Sünde. Gott sagte sofort zu mir: Reinhard, nimm dir Galater 6,1 zu Herzen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dann steht da: Dabei gib auf dich selbst Acht, was du tust. Als ich sah, wie viele Urteile ich getroffen hatte, ohne die Umstände zu kennen, sagte ich zum Herrn: Ich werde sehr gut aufpassen, Menschen zurechtzubringen und nicht zu verurteilen. Wir kamen gerade zurück von 15 Tagen der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Matthäus war auch 3 Tage dabei. Meine Güte, wisst ihr, so viele Tränen sind geflossen. Die Leute waren so zerstört durch Erfahrungen in ihrer Kindheit. Sie wurden wirklich komplett transformiert. Während ich das beobachtete, war mein Herz so begeistert. Als ich von den traumatischen Erfahrungen hörte, die mir die Leute zwischen den Lektionen erzählten, überlegte ich, wie einfach es gewesen wäre, einfach zu urteilen, ohne davon zu wissen. Was mich noch mehr als alles andere berührte: Bei der Prüfung äußerten die meisten das Gleiche. Und es waren immerhin Personen zwischen 20 und 60 Jahren. Fast jeder sagte: Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so geliebt gefühlt. Die Liebe öffnete ihre Herzen und befreite sie hin zur Veränderung, damit Jesu Liebe durch sie hindurchscheinen kann. Jesus sah ihre Herzen, sein Licht leuchtete hindurch, ohne zu urteilen. Was macht Religion? Was haben wir oft genug gemacht? Wir sehen, wir hören, wir urteilen. Ich erinnere mich daran, als der Heilige Geist begann, mir zu sagen, dass ich nicht urteilen solle. Ich fühlte mich so zerbrochen im Herzen. Es ist so leicht zu urteilen. Mehr als 30 Mal in der IPS sagte ich: Deine Reaktion hat nichts zu tun mit dem, was hier gerade geschieht. Deine Reaktion ist der Spiegel deines Herzens. Was geschieht bei solchem Urteil? Ich urteile über Menschen und denke, ich habe recht. Aber das stimmt nicht. Ich denke, die Frau kann nicht Wäsche waschen. Dabei ist mein Fenster schmutzig. Am Ende des Tages sieht nur Jesus mein Herz. Nicht mal ich weiß so sehr darum. Jesus zeigt mir oft mein Herz und ich bin erstaunt. Was, das habe ich nicht gesehen? In diesen Momenten bin ich so dankbar dafür, dass ich einen Gott habe, der nicht urteilt. Dass Jesus nicht sagt: Mit dir bin ich fertig. Wo wäre ich heute, wenn Jesus mich so verurteilen würde, wie ich es getan habe, oder wie Menschen über mich urteilen? Meine Lives wären ein Wirrwarr, oder ich würde gar keine machen. Könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, die nicht urteilt, die heilt und wiederherstellt? Das ist die Art von Kirche, die Jesus am Ende der Tage nutzt. Eine Gemeinde, die nicht nach dem Splitter schaut, sondern den Balken aus dem eigenen Auge zieht. Leg nur einen Finger quer vor deine Augen, du siehst nichts mehr. Wie willst du da sehen, was bei deinem Mitmenschen los ist? Jesus sagt, das sollen wir nicht tun. Deshalb lagen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten da falsch, wenn sie urteilten. Wie in Johannes 8 bei der Ehebrecherin. Jesus verurteilte nicht die Frau, aber die Herzen derer, die über sie geurteilt hatten. Aber Jesus sagte nicht zur Frau, ich verurteile dich nicht, alles ist gut. Er schickte sie nicht nur weg, weil ihre Sünde nicht schlimm war. Er sagte, geh und sündige nicht mehr. Was tun wir? Was macht Religion? Erst sage ich dir, dass du nicht mehr sündigen darfst, dann verurteile ich dich nicht mehr. Aber das bringt nur Durcheinander. Richtig wäre zu sagen, die Sünde zerstört dich, also hör auf zu sündigen. In Österreich, als ich zu predigen begann, gab es eine Redensart. Reinige den Fisch nicht, bevor du ihn fängst. Was haben wir getan? Homosexuelle sind in unserer Gemeinde nicht willkommen. Hört erst auf zu sündigen, dann könnt ihr kommen. Wir urteilen erst, ohne ihnen zu helfen, das Problem zu lösen. Schon allein unser Urteil wird bewirken, dass sie ihre Herzen verschließen vor uns. Da ist keine Veränderung möglich. Was führt zur Buße? Die Güte Gottes. Gottes Liebe zu mir, die in mich hineindringt, führt mich zur Buße. Es gibt eine Kirche, die sich gerade auf der Erde entwickelt. Sie wird nicht mit ihren Augen oder Ohren urteilen. Sie ist ganz besonders, sie reinigt ihre Herzen, sie will gut sehen, sie will bedingungslos lieben, wie Jesus es tut. Dann bringt sie die Ernte für unseren Herrn Jesus ein. Wenn wir sicherstellen, dass unser Filter gereinigt ist, werden wir andere nicht mehr unsere Überzeugung aufdrücken. Schaut auf den Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer sehen etwas, hören etwas und urteilen. Jesus kümmert sich nicht darum, was seine Augen sehen oder seine Ohren hören. Er sieht im Geist das Potenzial der Menschen. Und das spricht er in die Menschen hinein. Und dann können die Menschen auch dort hineinwachsen. Dann werden Leben verändert. Jesus sah Petrus und er sagte, du bist Simon. Simon bedeutet ein Schilfhalm, der im Wind schwankt. Jesus sagt weiter, aber ich sehe einen Felsen. Meine natürlichen Augen sehen und meine natürlichen Ohren hören etwas anderes, aber ich werde so nicht urteilen, sondern ich urteile, was meine geistigen Augen und Ohren sehen und hören. Du bist ein Fels, das deklariere ich. Wenn wir das untereinander so handhaben, wird das eine wunderbare Gemeinde werden. Das ist, was Jesus will. Das ist die Gemeinde, zu der ich gehören will. Matthäus, teile du dein Herz. Von Matthäus, den Übersetzer. Zu dieser Ermahnung, dass wir nicht urteilen sollen, möchte ich etwas hinzufügen. Ich erlebe es immer wieder, dass wir über andere mit unserer eigenen Überzeugung urteilen, dabei aber die andere Seite übersehen, dass wir von anderen gerecht beurteilt werden wollen, es umgekehrt aber nicht tun. In solchen Momenten geht es dann nur um mich, um meine Herzensmeinung. Das Problem dabei ist, wir urteilen äußerlich über andere, selbst aber wollen wir so beurteilt werden, wie wir die Dinge sehen. In diesem Teufelskreis sind wir dann gefangen. So legen wir harte Lasten auf die anderen, während wir selbst verstanden und liebevoll behandelt werden wollen. Ich habe wahrgenommen, dass dies der Geist der Heuchelei ist. Ich baue ein Urteil über jemanden auf, das ich nicht mal selbst tragen kann. Wenn ich mit der Einstellung anderer hart umgehe, verberge ich, was in meinem Herzen drin ist. Nachdem ich schon mit vielen Menschen in Brasilien gesprochen habe, habe ich beschlossen, aufzuhören, anderen Menschen irgendwelche Lasten aufzuerlegen, die ich selber nicht tragen könnte. Ebenso wenig werde ich ihnen Lasten auferlegen, die ich selbst nicht tragen will. Was im Leben mit Jesus so wunderbar ist, er bringt eine Verbindlichkeit in uns hinein. Ich kann mich mit dem anderen identifizieren und ihn verstehen. Ich muss nicht mehr urteilen. Jesus sagt, kommt mit mir, ich helfe euch da heraus. So steht es auch im Kontext von Galater 6. Paulus sagt genau das Gleiche. Helft, dass wir einander die Lasten tragen. Ich glaube, dass die Kirche, die jetzt aufsteht, so sein wird. Statt einander mehr Lasten aufzuerlegen, helfen wir einander, die Lasten zu tragen.